Die Blendung von Elias Canetti. Sechster Teil. Kopflose Welt. Großes Erbarmen. Die staatliche Pfandleihanstalt trägt nach einer frommen und hausfraulichen Fürstin, welche einmal im Jahr die Bettler zu sich kommen ließ, den passenden Namen Theresianum. Den Bettlern wurde schon damals das Letzte genommen, was sie besaßen. Jenes vielbeneidete Stück Liebe, das ihnen Christus vor rund 2000 Jahren schenkte, und der Schmutz an ihren Füßen. Während die Fürstin diesen wegwusch, lag ihr der Titel einer Christin nahe am Herzen, den sie zu ihren zahllosen anderen alljährlich frisch erwarb. Die Pfandleihanstalt liegt, ein wahres Fürstenherz, mit prächtigen, dicken Mauern, nach außen wohlverschlossen, stolz und vielstöckig da. Zu bestimmten Stunden hält sie Audienz ab. Mit Vorliebe lässt sie Bettler ein oder solche, die es werden wollen. Die Leute werfen sich ihr zu Füßen und bringen wie zu alten Zeiten einen Zehnten dar, der aber nur so heißt. Denn für das Fürstenherz ist er ein Millionstel, für die Bettler das Ganze. Das Fürstenherz nimmt alles. Es ist weitläufig und geräumig, enthält tausenderlei Kammern und ebenso viel Bedürfnisse. Wer nichts hat, gibt gern etwas her. Bares Geld. Das Herz ist groß, aber nicht unendlich. Von Zeit zu Zeit stößt es seinen Reichtum zu Schleuderpreisen ab. Um Platz für neue Geschenke zu schaffen. Die Groschen der Bettler sind so unerschöpflich wie ihre Liebe zur unsterblichen Kaiserin. Wenn die Geschäfte im ganzen Lande still liegen, hier gehen sie. Die Stockwerke sind nach dem Wert der Pfandobjekte abgestuft. Ganz oben, höher als Mäntel, Schuhe und Briefmarken im sechsten und letzten Stock, befinden sich die Bücher. Sie sind in einem Nebentrakt untergebracht, auf einer gewöhnlichen Treppe, denen in Mietshäusern ähnlich, steigt man zu ihnen empor. Von der fürstlichen Großartigkeit des Haupttraktes fehlt hier jede Spur. Für ein Hirn ist in diesem üppigen Herzen wenig Platz. Man fragt sich, warum nicht die belanglosen Schmuckaffären oben im sechsten Stock abgewickelt werden und an ihrer Stadt die Bücher, da ja an eine radikale Abhilfe für diese Kulturschande offenbar nicht zu denken ist, die schönen Parterre-Räumlichkeiten erhalten. Im Falle eines Brandes könnte man die Juwelen ruhig auf die Straße werfen. Sie sind wohl verpackt, zu wohl für bloße Mineralien. Steine tun sich nicht weh. Bücher hingegen, die vom sechsten Stock auf die Straße stürzen, sind für ein feineres Empfinden tot. Man stelle sich die Gewissensqualen der Beamten vor. Der Brand greift um sich. Sie harren auf ihren Posten aus, aber sie sind machtlos. Die Treppe ist eingestürzt. Sie haben sich zu entscheiden zwischen Brand und Sturz. Lieber verbrannt als verunstaltet, schleuderte dem Kollegen seine Verachtung ins Gesicht. Ich kann nicht. Der hofft, dass man unten Netze ausspannt. Um die armen Geschöpfe unverletzt aufzufangen. Den Luftdruck werden Sie ja aushalten. Und wo ist Ihr Netz, wenn ich fragen darf? Wo? Die Feuerwehr wird es gleich ausspannen. Vorläufig höre ich nur die zerschellenden Leiber. Um Gott! Gottes Willen, schweigen Sie! Der Feueranbeter hat mehr Charakter, der andere mehr Herz. Beide erfüllen ihre Pflicht bis zum Letzten. Beide gehen im Brand zugrunde. Aber was haben die Bücher davon? Seit einer Stunde lehnte Keen am Geländer und schämte sich. Er kam sich vor wie einer, der umsonst gelebt hat. Es war ihm bekannt, auf welche unmenschliche Weise die Menschheit mit Büchern umzugehen pflegt. Er war bereit, sich von den 6 Stockwerken begraben zu lassen, unter einer Bedingung, dass man sie nie wieder aufbaue. Er verzichtete auf die Besichtigung der oberen Räume. Er würde den furchtbaren Anblick oben kaum ertragen. Seine Gesundheit war erschüttert. Er fürchtete einen Herzschlag. Er wusste, dass jedes Leben zu Ende geht, aber solange er die zärtlich geliebte Last in sich fühlte, musste er sie schonen. Er neigte den schweren Kopf über das Geländer und schämte sich. Fischerle sah stolz zu. In der Pfandleihanstalt kannte er sich so gut aus wie im Himmel. Er wollte eine silberne Zigarettendose holen, die er noch nie gesehen hatte. Den Pfandschein hatte er von einem Gauner gewonnen, den er im Schachspiel 2 Dutzend Mal besiegte und trug ihn noch wohlverwahrt in der Tasche, als er in Keens Dienste trat. Er träumte davon, einen Pfandschein auszulösen. Den vollen Betrag samt Zinsen dem Beamten vors kalte Maul hinzulegen. Auf seinen Besitz zu warten und diesen so zu beriechen und zu besichtigen, als hätte er ihn schon immer vor Augen und Nase gehabt. Als Nichtraucher hatte er für eine Zigarettendose zwar keine Verwendung, doch sah er jetzt von seinen Zeiten wenigstens die eine gekommen und bat Keen um eine Stunde Urlaub. Obschon er erklärte, worum es ginge, schlug Keen die Bitte rundweg ab. Er habe volles Vertrauen zu ihm, aber seit er ihm die Hälfte der Bibliothek abgenommen habe, werde er sich hüten, ihn je aus den Augen zu lassen. Die charaktervollsten Gelehrten seien um Bücher willen schon zu Verbrechern geworden. Wie groß sei die Versuchung erst für einen intelligenten und bildungshungrigen Menschen, den zum ersten Mal Bücher mit all ihren Reizen drückten. Mit der geteilten Last verhielt es sich so, dass Keen am Morgen, als Fischerle einzupacken begann, nicht begriff, wie er das alles bis jetzt ertragen hatte. Früher stand er des Morgens auf und ging bepackt davon. Es fiel ihm nie ein, sich zu fragen, wie denn die am Abend zuvor aufgeschichteten Bücher den Weg in seinen Kopf zurückgefunden hätten. Er fühlte sich erfüllt und ging. Durch Fischerles Eingriff änderte sich das mit einem Schlag. Am Morgen nach dem missglückten Einbruch machte er sich wie auf Stelzen an Keens Bett heran, bat eindringlich beim Aufstehen Acht zu geben und fragte, ob er mit dem Aufladen beginnen dürfe. Er hob den zunächst gelegenen Stoß mit Leichtigkeit in die Höhe, führte ihn an den Kopf des noch liegenden Keen heran. »Drin sind sie«, sagte er. Fischerle musste auf das Leben der Intelligenz schwören, das er noch nie gestohlen hatte. Als Diener übernahm der Kleine die schwerere Hälfte. Auf der Straße ging er Keen voran, um nie mehr als 2 Schrittchen. Der Buckel, der ohnehin vorhanden war, ließ die gebückte Haltung, die er dazu annahm, nicht recht zur Geltung kommen. Doch der schleppende Schritt sprach Bände. Keen fühlte sich erleichtert. Erhobenen Hauptes folgte er seiner Vertrauensperson und wandte den Blick weder nach rechts noch nach links. Immer ließ er ihn auf dem Buckel ruhen, der wie bei einem Kamel nicht so langsam, aber ebenso rhythmisch hin und her schwankte. Von Zeit zu Zeit streckte er die Arme aus, um zu sehen, ob die Fingerspitzen den Buckel noch erreichten. War das nicht mehr genau der Fall, so beschleunigte er den Schritt. Die Erzählung von der silbernen Dose hielt er für eine freche Lüge. Nachdem er sein Nein anfangs in allerlei Verkleidungen und dann immer einfacher und zorniger ausgestoßen hatte, sagte er plötzlich, »Gut.« »Gut. Ich begleite Sie.« Fischerle merkte den Verdacht und war ehrlich beleidigt. Auf dem Wege zur Pfandleihanstalt erzählte er Keen, wie es darin aussieht, die Art, in der die Bücher entgegengenommen werden. Ein Schwein, schätzt sie. Ein Hund stellt den Pfandschein aus. Ein Weib schlägt sie in schmutzige Tücher und heftet eine Nummer daran. Ein gebrechlicher Greis schleppt sie davon. Solange man ihm nachsieht, bricht einem das Herz. Fischerle sagte nichts mehr. Auch Kien schwieg. Als sie an ihrem Ziel angelangt waren, hatte er jedes Interesse für die Zigarettendose verloren. Er sah zu, wie sie ausgelöst wurde, wie Fischerle immer wieder mit ihr über den Rock fuhr. »Ich kenn sie nicht mehr. Na schön gehen die um mit den Sachen. Weiß ich, ob das meine Dose ist? Wissen's was? Ich mach die Anzeige. Alle miteinander sind Diebe. Ich lass mir das nicht gefallen. Bin ich kein Mensch? Ein armer Teufel hat auch ein Recht.« Er sprach sich in solche Hitze hinein, dass die Umstehenden, die bisher nur den Buckel bestaunt hatten, auch auf seine Worte aufmerksam wurden. Die Leute, die sich hier auf jeden Fall betrogen vorkamen, nahmen für den Buckel, der von Natur noch mehr im Nachteil war als sie, Partei, obwohl sie an eine Vertauschung der Pfänder nicht glaubten. Fischerle erregte allgemeines Murren. Er wollte seinen Ohren nicht trauen. Man hörte auf ihn. Er redete weiter, das Murren wurde stärker. Er hätte schreien können vor Begeisterung. Der Tag der großen Abrechnung wird kommen, sagte er sich. Er wartete Tag für Tag. Er sehnte sich krank nach einem Menschen, nach einem Herzen, nach einem, der sieht, hört und fühlt. Endlich kam der eine, er ging ihm nach, er bot ihm seine Dienste an. Im Wachen und Schlafen ordnete er sich ihm unter, und als der Augenblick gekommen war, sprach er. Die Straße bog sich nicht bei seinen Worten, keines der Häuser stürzte ein, der Verkehr stockte nicht, doch der eine, zu dem er sprach, dem stockte der Atem. Und dieser eine war Kien. Er hat ihn gehört. Er hat ihn verstanden. Diesen heroischen Zwerg nimmt er sich zum Vorbild. Tod dem Geschwätz. Jetzt heißt es handeln. Ohne aufzublicken, ließ er das Geländer los und stellte sich quer über die enge Treppe. Da spürte er einen Stoß. Seine Gedanken setzten sich von selbst in die Tat um. Er fasste den Irregeleiteten scharf ins Auge. »Sie wünschen?« Der Irregeleitete, ein halb verhungerter Student, trug eine schwere Aktentasche unterm Arm. Er besaß Schillers Werke und war zum ersten Mal im Versatzamt. Er nahm einen Anlauf und stieß gegen eine strenge Figur, sicher Direktor hier, die ihn durchdringend fixierte und mit schneidender Stimme »Halt« gebot. »Sie wünschen?« Ich wollte in die Bücherabteilung. Die bin ich. Was hatten Sie oben vor? Ach, nur den Schiller. Zeigen Sie her. Der Student wagte es nicht, ihm die Tasche hinzuhalten. Er wusste, dass kein Mensch ihm diesen Schiller abnahm. Für die nächsten Tage war dieser Schiller seine letzte Hoffnung. Er hatte keine Lust, sie so rasch zu begraben. Kien nahm ihm die Tasche mit einem energischen Ruck ab. Fischerle bemühte sich, seinem Herrn Zeichen zu geben. Psst, psst. Die Kühnheit eines Raubs auf offener Treppe imponierte ihm. Die Buchbranche war vielleicht doch schlauer, als er dachte. Vielleicht stellte sie sich nur verrückt. 8 Bände, die Ausgabe ist an sich nichts wert. Ihr Zustand ein Skandal. Die Ohren des Studenten färbten sich feuerrot. Was wollten Sie dafür haben? Ich meine, wie viel Geld? Das widerwärtige Wort sprach er zuletzt und dann noch zögernd aus. Neu hatte mich 32 Schilling gekostet. Kien zog die Brieftasche. Tun Sie das nie wieder, mein Freund. Kein Mensch ist so viel wert wie seine Bücher. Glauben Sie mir. Warum gerade Schiller? Lesen Sie doch das Original, lesen Sie Immanuel Kant. »Selber Original«, grinste der Student und lief, was er konnte. Fischerles Aufregung kannte keine Grenzen. Er packte Kien bei den Hosenknöpfen, der Rock war ihm zu hoch. Wissen Sie, wie man sowas nennt? »Verrückt nennt man sowas. Ein Mensch hat ein Geld oder er hat kein Geld. Hat er eins, so gibt er es nicht her. Hat er keins, so gibt er es sowieso nicht her. Ein Verbrechen ist es. Schämen Sie sich, so ein großer Mensch!« Keen hörte nicht auf seine Worte. Er war mit seiner Tat sehr zufrieden. An und für sich hat das Loskaufen wie jeder Aberglaube einen tieferen Sinn. Die Wirkung einer solchen Tat auf den Menschen, der sie begeht, hängt natürlich davon ab, was man loskauft. »Seien Sie sicher, dass dieser Schiller kein zweites Mal mehr zur Schlachtbank geschleppt wird. Indem Sie den Menschen bessern, der über Bücher, als wären es Tiere, Sklaven oder Arbeiter, frei verfügen darf, gestalten Sie auch das Los dieser seiner Bücher erträglicher. Und selbst wenn einer so verstockt ist, dass er sich nicht bessert, seine Opfer werden durch den Loskauf der Hülle entrissen. Wissen Sie, was das heißt, ein Bibliotheksbrand?« »Mann, ein Bibliotheksbrand im sechsten Stock. Stellen Sie sich das vor, Zehntausende von Bänden, das sind Millionen Seiten.« »Milliarden Buchstaben, jeder einzelne davon brennt, flieht, schreit, brüllt um Hilfe, da reißt einem das Trommelfell.« »Das Herz reißt einem, aber lassen wir das.« »Auf dem begonnenen Wege werden wir weiterschreiten.« »Handeln statt heulen, Taten statt Tränen. Wie viel Geld haben Sie?« Fischerle biss die Zähne zusammen und schwieg nur aus Geschäftsrücksichten, versteht sich. Sonst hätte er dem seine Meinung gründlich gesagt. Der Sinn der Komödie begann ihm klar zu werden. Den noblen Herrn reute der Finderlohn, den Fischerle sich ehrlich verdient hatte. »Gönnt einem armen Taschendieb nicht das bisserl Finderlohn. Wie kleinlich diese großen Herren alle sind!« Fischerle hat keine Worte. Er hätte das nicht erwartet. »Von diesem Verrückten am allerwenigsten.« »Er ist nicht verpflichtet, wirklich verrückt zu sein. Gut, aber warum ist er so schmutzig? Fischerle wird es ihm heimzahlen. Was er nur immer für schöne Geschichten weiß.« »Eine Intelligenz hat der Mensch.« »Da sieht man gleich den Unterschied zwischen einem armen Taschendieb und einem besseren Hochstapler. In den Hotels glaubt sie ihm jeder.« Beinahe hätte ihm Fischerle auch geglaubt. »Kanaille, du spürst gut, aber ich werd noch besser spüren.« Seit diesem Tage führten die beiden einen Kampf auf Leben und Tod gegeneinander, von dem der eine nichts ahnte. Morgen für morgen fand sich Keen im Vorhof der Halle ein. Schon vor der Eröffnung der Schalter ging er neben dem Hauptportal des Theresianums auf und ab und beobachtete scharf die Vorübergehenden. »Blieb einer stehen, so trat er dicht an ihn heran. Was wollen Sie hier?« Die gröbsten und gemeinsten Antworten vermochten ihn nicht zu beirren. Zur exakten Zeit begab er sich in den kleinen Vorraum des Nebentraktes. Wer die Glastür aufstieß, gewahrte als erstes die hagere, kerzengerade Gestalt neben dem Fenster und musste, um zur Treppe zu gelangen, an ihr vorbei. Wenn Keen jemanden ansprach, verzog er keine Miene. »In Büchern kannte er sich aus.« »In Menschen weniger.« Er beschloss also, zum Menschenkenner zu werden. Zur besseren Übersicht teilte er die Menschen, wie sie vor der Glastür auftauchten, in drei Gruppen ein. Der ersten war die gefüllte Tasche eine Last, der zweiten eine List, der dritten eine Lust. Die ersten hielten die Bücher mit beiden Armen fest. »Ohne Anmut, ohne Liebe.« »Wie man eben ein schweres Paket trägt. Sie stießen damit die Türen auf.« Sie hätten auch das Geländer mit Büchern abgestreift, wären sie so weit gekommen. Da sie ihre Last rasch loswerden wollten, dachten sie nicht daran, sie zu verstecken, und hatten sie immer vor Brust oder Bauch liegen. Wahren Hass aber verspürte er gegen die zweite Gruppe. Deren Angehörige versteckten die Bücher auf dem Rücken. Bestenfalls zeigten sie einen kleinen Zipfel zwischen Arm und Rippen, um die Begier des Käufers zu reizen. Die glänzendsten Angebote nahmen sie mit Misstrauen auf. Sie weigerten sich, Tasche oder Paket zu öffnen. Sie feilschten bis zum letzten Augenblick und stellten sich zum Schluss immer übervorteilt. Von der dritten Gruppe war noch niemand gekommen. Doch wusste er, dass sie bestand. Auf ihren Vertreter, dessen Eigenschaften ihm so geläufig waren wie ein Katechismus, wartete er mit geduldiger Sehnsucht. Kopf hält er gesenkt. Das furchtbare Wort Geld fällt. Er schrickt zusammen. Er schluchzt laut auf. Das nicht, das nicht. Er nimmt kein Geld. Lieber er sticht es sich. Er würde davonlaufen. Die Kräfte versagen ihm. Dieser eine, der nichts nimmt, wiegt die 1000 auf, die mehr wollen. Solange er wartet, gibt er den 1000, was er hat. Die Opfer rettet er alle. Dazu und nicht zu seinem Privatvergnügen steht er hier. Wissen Sie was? Gehen Sie voraus. Wir kennen uns nicht. Wenn die einmal merken, dass wir zusammengehören, ist die ganze Arbeit umsonst. Im Notfall gehe ich an ihnen vorüber und zwinkere mit den Augen. Erst laufen sie, dann lauf ich. Zusammen laufen wir nicht. Hinter der gelben Kirche haben wir ein Rendezvous. Da warten sie, bis ich komme. Verstanden? Er wäre ehrlich überrascht gewesen, wenn man seinen Vorschlag zurückgewiesen hätte. Da er an Keen interessiert war, dachte er nicht daran, ihn loszuwerden. Wie konnte ein Mensch glauben, dass er wegen eines Finderlohns, eines Trinkgelds durchbrennen würde, wo er auf das Ganze aus war? Der Hochstapler, die Buchbranche, dieser schlaue Hund, durchschaute den ehrlichen Teil seiner Absichten und gehorchte. Ein Mensch, was kein Schach spielt, ist kein Mensch. Im Schach sitzt die Intelligenz, sag ich. Da kann einer 4 Meter lang sein Schachmuster spielen, sonst ist er ein Depp. Ich kann Schach. Wozu hat der Mensch den Kopf? Ich sag's ihnen selbst, sonst zerbrechen sie noch den Kopf. Es wäre schad drum. Zum Schach hat er den Kopf. Verstehen Sie mich? Und ihre Zukunft. Kaum war Keen im Gebäude verschwunden, als Fischerle langsam bis zur nächsten Ecke zurückging, in eine Quergasse einbog und aus Leibeskräften zu laufen begann. Vor dem idealen Himmel angelangt, gönnte er seinem schwitzenden, prustenden, schlotternden Körper erst einige Ruhe und trat dann ein. Um diese Tageszeit pflegten die meisten Himmelsbewohner noch zu schlafen. Damit hatte er gerechnet, gefährliche und gewalttätige Leute konnte er jetzt nicht brauchen. Anwesend waren der lange Kellner, ein Hausierer, ein blinder Invalide, eine alte Zeitungsverkäuferin, die man die Fischerin nannte, weil sie Fischerle ähnlich sah, und ein Kanalräumer, der sich von Nachtdienst und Kloakengestank in dem des Himmels zu erholen pflegte. Die Fischerin hielt ihrem eintretenden Geliebten eine Zeitung hin. Der Horst, wo bist denn so lang gewesen? Er durfte ihre Zeitungen lesen, ohne dafür zu bezahlen. Heute hatte Fischerle für ihre Zeitung keinen Blick. Sie sah das ein, das Blatt war nicht mehr frisch. Sie hatte es gut gemeint. Sie dachte ja nur, er hätte schon lange nichts mehr zum Lesen gehabt. Kommt's alle her, Leute, und ich hab was für euch. Bei mir kann ein jeder 20 Schilling pro Tag verdienen. Ich schätze auf 3 Tage. Unterschreibt's, dass ihr alles dem Chef, der bin ich, abführt und ich nehm euch auf. Eine Branche ist es. Mehr als Branche sagt er nicht, erklärte er kategorisch. Der Unterzeichnete verpflichtet sich und verrechnet sofort bar jeden Groschen im Auftrag der Firma Siegfried Fischer einkassiert. Der Unterzeichnete frisst die volle Haftpflicht für eventuelle Schäden. Im Nu hatte Fischerle diese Sätze auf 4 Blätter eines Notizblocks geschrieben, den ihm der Hausierer präsentierte. Er zog einige zusammengeknüllte Scheine aus der Achselhöhle hervor, knipste jedem der Männer eine 5-Schilling-Note in die Hand und ließ sie sich sofort a conto Gehalt bestätigen. Der Hausierer ging für so einen Chef durchs Feuer, der Kanalräumer durch dick und dünn. Nur die Fischerin blieb weich. Von mir braucht er keine Unterschrift. Ich störe ihm nix. Er ist das Einzige, was ich auf der Welt hab. Schreib, du Du hast nichts zu reden. So, jetzt hätten wir's. Fischerle steckte die 4 Zettel sorgfältig ein. Und? Was hat man vom Geschäft? Nix als Sorgen. Ich schwöre euch, ich wäre lieber der kleine Mann, der ich früher war. Ihr habt es gut. Geh mal. Auf der Straße erklärte er den Leuten ihre Obliegenheiten. Da er Eile hatte und den Kanalräumer für den verlässlichsten hielt, zog er ihn zum größten Ärger des Hausierers den anderen vor. Sie sind ein guter Vater, drum habe ich gleich an Sie gedacht. Ein Mensch, der 75% von seinem Lohn bar an sein Weib abführt, ist Gold wert. Also passen Sie gut auf und stürzen Sie sich nicht in Ihr Unglück. Es wäre ja schade um die herzigen Kinder. Er bekomme ein Paket von ihm. Das Paket heiße Kunst. Sprechen Sie noch. Kunst. Jetzt glauben Sie, ich weiß nicht, was eine Kunst ist? Weil ich der Frau so viel gib. Durch zahllose Hiebe gegen seinen plumpen Stolz holte Fischerle das Wenige, was der Mensch an Intelligenz besaß, aus ihm hervor. Dreimal schärfte er ihm den Weg auf das Genaueste ein. Der Geschäftsfreund stehe hinter der Glastür beim Fenster, er sei lang und mager. Man rede kein Wort. Und warte? Warte, bis er einen anspreche. Dann brülle man laut: Kunst, Herr! Unter 200 Schillen gibt's nix. Lauter Kunst! Vor einer Buchhandlung hieß dann Fischerle den Kanalräumer warten. Drinnen kaufte er seine Ware ein. 10 billige Romane à 2 Schilling wurden zu einem eindrucksvollen Paket zusammengebunden. An einem bestimmten Platz hinter der Kirche habe er sich mit Geld und Paket wieder einzufinden. Dort werde er entlohnt. Unter der Bedingung, dass er keinem Menschen, auch den übrigen Angestellten, nicht von seiner Arbeit erzähle, dürfe er sich morgen um Punkt 9 Uhr wieder hinter die Kirche stellen. Für ehrliche Kanalräumer habe er, Fischerle, ein Herz. Es könne nicht jeder von einer Branche stammen. Mit diesen Worten wurde der brave Familienvater entlassen. Mit der Fischerin machte der Kleine kurzen Prozess. Ich bin das Einzige, was du auf der Welt hast. Siehst, das kann eine jede sagen. Ich bin für die Beweise. Wenn du einen Groschen unterschlägst, ist es aus zwischen uns. Und ich rühre keine Zeitung mehr an, das schwöre ich. Und du kannst warten, bis du einen zweiten findest, der genauso ausschaut wie du. Was sonst zu erklären war, erledigte sich fast von selbst. Die Fischerin sollte jetzt vorausgehen und hinter der Kirche auf den Chef warten. Dort bekäme sie dann ein Paket, für das sie 250 Schilling zu fordern hatte, und dorthin begebe sie sich mit Geld und Paket zurück. »Lauf«, rief er zum Schluss. Sie war ihm zuwider, weil sie ihn die ganze Zeit liebte. »Ich bin empört!« Fischerle warf einen achtungsvollen Blick auf den Blinden, der sich trotz seiner zerlumpten Arbeitstracht nach jeder Frau umsah und sie misstrauisch musterte. »Ein Mann wie Sie und muss sich so anschwindeln lassen. Da wirft Anna einen Knopf in den Hut. Sie haben es ja selber erzählt. Sie sehen, es ist ein Knopf und Sie sagen Danke. Sagen Sie nicht Danke, so ist es aus mit der Blindheit und die Kundschaft verduftet. So muss man sich anschwindeln lassen. Ein Mann wie Sie. Umbringen möchte man sich. Das Anschwindeln ist eine Sauerei. Habe ich nicht recht?« »Ja«, schrie er und fuchtelte mit dem Arm an Fischerles Buckel herum. »Ein Kind von 3 Jahren weiß, ob es einen Knopf oder einen Groschen in der Hand hat. Ich vielleicht nicht? Ich bin doch nicht blind.« »Das sag ich doch. Das Ganze kommt vom Schwindeln. Warum müssen die Menschen schwindeln? Soll einer sagen, ich hab heute keinen Groschen, lieber Herr, morgen kriegen Sie dafür 2. Aber nein, so ein Großmaul schwindelt lieber und Sie können den Knopf schlucken. Sie müssen sich einen anderen Beruf aussuchen, mein lieber Herr. Ich denk schon die längste Zeit darüber nach, was ich für Sie tun könnte. Ich werde Ihnen was sagen. Wenn Sie sich die 3 Tage gut halten, stelle ich Sie für länger bei mir ein. Den anderen dürfen Sie nichts sagen. Strengstes Geheimnis. Die entlasse ich alle, unter uns gesagt. Die nehme ich jetzt nur aus Mitleid für die paar Tage. Bei Ihnen ist es was anderes. Sie können das Schwindeln nicht leiden. Ich kann das Schwindeln nicht leiden. Sie sind ein besserer Mensch. Ich bin ein besserer Mensch. Sie werden zugeben, wir passen zusammen. Und damit Sie sehen, welche Hochachtung ich vor Ihnen habe, gebe ich Ihnen das ganze Honorar für heute voraus. Die anderen kriegen nichts. Der Blinde bekam tatsächlich die restlichen 15 Schilling. Als er den Blicken entschwunden war, meinte der Hausierer seine Zeit gekommen. Er holte den Zwerg mit raschen kleinen Schritten ein und ging im Gleichschritt neben ihm her. Den Kopf hielt er gebückt. Es gelang ihm nicht, ihn bis zu Fischerle hinunterzudrücken. Wenigstens blickte er auf, während er sprach, als ob der Zwerg, seit er Chef hieß, zu doppelter Größe angewachsen wäre. Fischerle schwieg. Er dachte nicht daran, sich mit diesen Menschen in Vertraulichkeiten einzulassen. Bis man den los wird, ne? Finden Sie nicht? Fischerle riss die Geduld. Wissen Sie was? Sie haben jetzt nichts zu reden. Sie sind im Dienst. Passen Sie gut auf, oder ich sag Sie zum Teufel. Sie bekommen von mir ein Paket. Ein Paket, verstehen Sie? Was ein Paket ist, muss so ein Hausierer wissen. Sie gehen damit ins Theresianum. Da brauche ich Ihnen nichts erklären. Sie stecken eh den ganzen Tag dort, Sie unbegabter Mensch. Sie stoßen die Glastür auf, bevor man zur Bücherabteilung hinaufgeht. Wackeln Sie nicht, sag ich. Wenn Sie dort so wackeln, schlagen Sie die Scheiben ein. Das ist Ihre Sache. Beim Fenster steht ein schlanker, besserer Herr. Das ist ein guter Geschäftsfreund von mir. Sie gehen auf ihn zu und halten den Mund. Wenn Sie reden, bevor er redet, dreht er Ihnen den Rücken und lässt Sie stehen. Wenn Sie ein nervöser Dummkopf sind, dann packen Sie sich. Ein Kanalräumer ist mal lieber wie Sie. Wo bin ich stehen geblieben? Wissen Sie das noch? Fischerle machte eine Pause, um sich zu beruhigen, und benützte die Gelegenheit, um den verhassten Konkurrenten bei seiner Unaufmerksamkeit zu ertappen. Sie stehen beim schlanken Geschäftsfreund und ich red nix. Sie stehen, keifte Fischerle. Oh. Bis man Sie so weit hat, dass Sie was kapieren, wächst einem ein zweiter Buckel. Der Hausierer grinste und hielt sich am Buckel für die Beschimpfungen schadlos. Fischerle fuhr in seinen Anweisungen fort. Er schärfte ihm ein, vom schlanken Geschäftsfreund 100 Schilling Anzahlung zu verlangen, aber erst, wenn er aufgehalten und angesprochen worden wäre, und dann, ohne weiter ein Wort zu verlieren, mit Anzahlung und Paket auf den Platz hinter der Kirche zurückzukehren. Das Weitere werde er dort erfahren. Ein Sterbenswort über seine Arbeit, auch den übrigen Angestellten gegenüber, und er sei sofort entlassen. Den Weg bis zu ihrem Ziel benützte Fischerle, um die Gefährlichkeit seines scheinbar so harmlosen Freundes, des schlanken, besseren Herrn, durch verschiedene Geschichten zu beweisen. Spreche man ein überflüssiges Wort zu ihm, so pflege er seinen alten Armee-Revolver zu ziehen und einen auf der Stelle niederzuschießen. Die Gerichte könnten ihm nichts machen. Er handle in Sinnesverwirrung. Er trage das ärztliche Zeugnis bei sich. Wozu am Verhofften, sagen sich die Polizisten. Er wird ja doch wieder freigesprochen. Übrigens schieße er ja die Leute nicht gleich tot. Er ziele auf die Beine. Nur in einem Falle verstehe er keinen Spaß. Dieser Fall sei das viele Fragen. In diesem Fall ziele der Freund direkt ins Herz. Das sei so seine Gewohnheit. Der Hausierer glaubte kein Wort. Er sah einen gut angezogenen Herrn vor sich, der einen, noch bevor man sich ausgeschlafen hatte, über den Haufen schoss. Er beschloss, Fragen auf jeden Fall zu vermeiden und auf andere Art hinter das Geheimnis zu kommen. Fischerle legte den Finger an den Mund und machte »Psst!« Sie waren vor der Kirche angelangt, wo der Blinde, hündische Ergebenheit in den Augen, auf sie wartete. Eben bog der Kanalräumer um die Ecke. Er bemerkte ihn zuerst, befahl den anderen »da bleiben« und lief ihm entgegen. Er zog ihn unter das Vordach der Kirche, nahm ihm das Paket ab, das genauso in den Armen lag, wie es hineingelegt worden war, und die 200 aus den Fingern der Rechten. Er holte 15 Schilling hervor und legte sie ihm auf die Hand, die er selber öffnen musste. Gut ist gegangen. Ich sehe. Morgen um Punkt 9 hier. Fischerle merkte erst unterm Kirchendach, welche schlechte Kombination er sich da geleistet hatte. Wenn er der Fischerin jetzt das Paket übergab, stand der Hausierer daneben und sah es sich genau an. Sobald er einmal kapiert hatte, dass es sich bei allen um das gleiche Paket handelte, war es um das schöne Geheimnis geschehen. Da kam die Fischerin, wie wenn sie seine Gedanken erraten hätte, von selbst zu ihm und das Kirchendach. Jetzt bin ich dran. Das dauert aber lang, mein Liebe. Er gab ihr das Paket. Abfahren! Sie humpelte in größter Eile davon. Ihr Buckel verbarg den Blicken der anderen das Paket, welches sie trug. Der Blinde hatte indessen dem Hausierer klarzumachen versucht, dass es mit den Weibern nichts sei. Erst muss ein Mensch einen anständigen Beruf haben. Einen schönen Beruf, einen Beruf, wo man die Augen offen halten darf. Mit der Blindheit ist es auch nichts. Die Leute glauben, wenn einer blind ausschaut, kann man sich alles mit ihm erlauben. Wenn man es zu etwas gebracht hat, kommen die Weiber von selbst, dutzendweise. Man weiß ja bald nicht mehr, wo man sie alle hinlegen soll. Das Lumpenvolk versteht einen Dreck von der Sache. Die sind wie die Hunde, die erledigen das überall. Pfui Teufel! Er braucht ein anständiges Bett, eine Rosshaarmatratze, einen guten Ofen im Zimmer, der nicht stinkt. Und ein saftiges Weib. Kohlengestank verträgt er nicht. Das hat er noch vom Krieg her. Zum Beispiel mit jeder lässt er sich nicht ein. Früher, wie er noch ein Bettler war, da hat er bei jeder anzubeißen versucht. Jetzt kauft er sich ein besseres Gewand, Geld hat er bald wie Heu und sucht sich die Weiber aus. Er stellt 100 Stück hin, greift eine jede an. Und nimmt sich 3 bis 4 mit. Mehr verträgt er nicht auf einmal. Mit den Knöpfen ist es aus. Man wird sich ein Doppelbett anschaffen müssen. Der Hausierer hatte andere Sorgen. Er renkte sich den Hals aus, um am Buckel der Fischerin vorbeizusehen. Tragt ihr Paket? Oder tragt ihr keins? Der Kanalräumer ist mit einem Paket gekommen und mit leeren Händen gegangen. Warum hat Fischerle ihn unters Kirchendach gezogen? Das Paket wird in der Kirche versteckt. Natürlich. Eine enorme Idee. Wer sucht in einer Kirche nach Diebsgut? Der Krüppel entpuppt sich als ein schlauer Kopf. Das Paket ist eine interessante Lieferung Kokain. Wo hat der Gauner das Riesengeschäft her? Geduld, meine Herren. Bis die mit ihren krummen Beinen hin und zurück ist, sind wir gestorben. Sterben muss jeder, Herr Chef. Ja, wenn wir einen guten Schachspieler da hin. Aber unser einer hasst ja nichts für einen Master. Meister, in 3 Monaten bin ich Weltmeister, meine Herren. Beide Angestellten sahen sich begeistert an. Es lebe der Weltmeister. Es lebe der Welt. Brachte noch heraus. Der Meister blieb ihm in der Kehle stecken. Fischerle verneigte sich, fühlte aber, dass er zu weit gegangen war. Leider muss ich während der Arbeitsstunden um mehr Ruhe bitten. Reden wir lieber nix. Der Hausierer legte den Finger an den Mund. Ich sag immer, Schweigen ist Gold. Und verstummte. Der Blinde blieb mit seinen Weibern allein. Er ließ sich in seinem Vergnügen nicht stören und sprach laut weiter. Er begann damit, dass es mit den Weibern nicht sei, endete mit dem Doppelbett, und da er den Eindruck hatte, dass Fischerle diesen Affären viel zu wenig Verständnis entgegenbringe, fing er wieder von vorne an und bemühte sich, einige der 100 Weiber, die für ihn auf Lager gehalten wurden, im Einzelnen zu beschreiben. erteilte jeder die unglaublichsten Hinterbacken zu, gab deren Gewicht in Kilogramm an und steigerte die Summe von Nummer zu Nummer. Bei der 65. Frau, die er als Beispiel für die 60er herausgriff, wogen die Hinterbacken allein 65 Kilogramm. Da bemerkte Fischerle, wie die Fischerin unterm Kirchendach verschwand, nachdem sie ihm heftig gewinkt hatte. Sie war in furchtbarer Aufregung und brachte kein Wort hervor. Um sich ein wenig zu beruhigen, drückte sie ihm hastig das Paket und die 250 Schilling in die Hand. Er hat mich gefragt, ob ich Frau Fischerle hasse. Und du hast gesagt, schrie er. Er zitterte vor Angst, sie könne ihm durch eine dumme Antwort sein Geschäft verdorben haben. Sie freut sich jetzt noch drüber, die Gans. Wenn einer ihr sagt, dass sie seine Frau ist, verliert sie den Verstand. Und der Esel dort, wozu fragt er so dumm? Er hat ihm doch seine Frau vorgestellt. Weil die einen Buckel hat und er einen Buckel hat, glaubt er, es muss seine Frau sein. Am End hat er was gemerkt. So eine Gemeinheit! Was hast denn gesagt? Schrie er zum zweiten Mal. Er vergaß, dass er in einer Kirche war. Vor Kirchen hatte er sonst Respekt und Scheu, weil seine Nase sehr auffällig war. Ich hab doch nix sagen dürfen. Den Kopf hab ich geschüttelt. Fischerle fiel das ganze verloren geglaubte Geld vom Herzen. Er stieß sie zur Kirche hinaus und kreischte. Morgen kannst wieder mit deinen schmierigen Zeitungen gehen. Ich schau keine mehr an. Das Einzige, was ich auf der Welt hab. Sie begriff, dass es mit ihrer Anstellung bei ihm zu Ende war. Auf dem Heimweg schluchzte sie ununterbrochen. Ihre Melodie begleitete sie mit dem Bild des Herrn, der ihr Frau Fischerle gesagt hatte. Sie schluchzte auch, weil sie nicht wusste, wo der Herr wohnte und wo er ging. Sie hätte ihm jeden Tag Zeitungen angeboten. Er hätte sie wieder gefragt. Fischerle aber war sie los. Er händigte dem Blinden das Paket ein und riet ihm, sich zu bewähren und zu schweigen. Schließlich hänge seine Lebensstellung davon ab. Zum Hausierer zurückgekehrt, sagte er, »Und zu solchem Gschindel soll der Geschäftsmann Vertrauen haben?« »Da haben Sie recht«, meinte der andere, der sich als Geschäftsmann vom Gesindel ausnahm. »Wozu lebt man?« Durch die 400 Schilling, deren Verlust er riskierte, war er lebensmüde geworden. »Zum Schlafen«, entgegnete der Hausierer. »Sie und schlafen«, den Zwerg packte bei der Vorstellung des schlafenden Hausierers, der täglich und stündlich über Schlaflosigkeit klagte, ein wüstes Lachen. Diesmal war es so arg, dass er sich den Buckel hielt wie andere Leute den Bauch. Kaum hatte er sich ausgelacht. Der Hausierer war über den Unglauben, den man seinem Schlaf entgegenbrachte, bis in die innerste Seele beleidigt, als der Blinde auftauchte und unters Kirchendach trat. »In der Glastür bin ich mit einer zusammengetroffen. Ein Weib, sag ich Ihnen, wenn ich das Paket nicht so blöd gehalten hätte. Ich wär vorn bei ihr angekommen, so dick war sie. Ihr Geschäftsfreund hat einen Sitzen. Sind Sie nicht böse, aber der hat ja auf die Weiber geschimpft. 400 ist viel, hat er gesagt. Wegen dem Weib hat er ein Einsehen und zahlt's. Die Weiber sind an allem schuld. Wenn ich hätte reden dürfen, ich hätt's ihm gesagt, dem blöden Hund. Die Weiber, die Weiber. Wozu leb ich, wenn die Weiber nicht sind?« »Er ist so. Er ist Junggeselle aus Begeisterung. Schimpfen erlaub ich nicht, er ist mein Freund. Reden erlaube ich auch nicht, sonst ist er beleidigt. Freunde beleidigt man nicht. Morgen um 9 kommen Sie wieder her, ja? Und schön den Mund halten, weil Sie mein Freund sind. Das werden wir doch sehen, ob ein Mensch an den Knöpfen zugrund gehen muss.« Der Blinde ging. Er fühlte sich so wohl, die Absonderlichkeiten des Geschäftsfreundes vergaß er bald. Mit 20 Schilling ließ sich was machen. Die Hauptsache kam zuerst. Die Hauptsache war ein Weib und ein Anzug. Der neue Anzug musste schwarz sein, damit er zum neuen Schnurrbart passte. Um 20 Schilling gab's keinen schwarzen Anzug. Er blieb beim Weib. Der Hausierer vergaß, beleidigt und neugierig wie er war, Rücksicht und altgewohnte Feigheit. Er wollte den Zwerg dabei ertappen, wie er die Pakete auswechselte. Die Aussicht, später eine ganze Kirche, wenn sie auch klein war, nach einem Paket durchsuchen zu müssen, schien ihm durchaus nicht verlockend. Durch sein plötzliches Auftauchen hätte er die ungefähre Lage heraus, denn irgendwoher käme der Zwerg. Er traf ihn vor dem Tor, empfing seine Last und entfernte sich schweigend. Fischerle ging ihm langsam nach. Das Ergebnis des vierten Versuchs war nicht von finanzieller, sondern von prinzipieller Bedeutung. Gab Keen auch diese 100 Schilling her, so überstieg der Betrag, der in Fischerles Tasche allein floss, 950 Schilling, den anderen, der ihm als Finderlohn ausgezahlt worden war. Während des organisierten Betrugs an der Buchbranche war sich Fischerle jeden Augenblick dessen bewusst, dass es gegen einen Feind ging, der ihn noch gestern um alles zu prellen versucht hatte. Natürlich wehrt sich ein Mensch seiner Haut. Gegen einen Mörder wird man selbst zum Mörder. Gegen einen Gauner erniedrigt man sich auch zum Gauner. Nur hat die Sache hier einen besonderen Haken. Kann er wissen, dass man ihm alles abnehmen wird und er dann zum Schluss doch nichts bekommt? Wenn diese Buchbranche einen Funken von Intelligenz besitzt, und den Eindruck hat man bisher, muss er zäuen, bis nichts mehr da ist. Fischerle zweifelt an so viel Intelligenz. Auch die Konsequenz, die durch das Schachspiel bei ihm ausgebildet worden ist, hat nicht jeder. Er braucht einen Charakter. Einen zweiten Charakter, wie er. Einen Menschen, der bis zu Ende geht. Für so einen Menschen würde er gern was zahlen. So einen Menschen würde er an seinem Geschäft beteiligen, wenn er ihn nur findet. Bis zum Tor des Theresianums geht er ihm entgegen. Hier wartet er auf ihn. Er kann ihn ja später noch immer übers Ohr hauen. Statt eines Charakters trippelte ihm der Hausierer entgegen. Erschrocken blieb er vor ihm stehen. Hier hatte er den Chef nicht vermutet. Er war so tüchtig gewesen, 20 Schilling mehr zu verlangen, als der ihm aufgetragen hatte. Fischerle griff nach der Rechten des Hausierers und fand dort die 100 Schilling. »Das ist nur ein Vorwand«, dachte der. »Er hat Angst um das sündhaftere Paket. Verflucht! Warum habe ich nicht vorhin rasch reingeschaut? Jetzt ist spät.« »Nehmen Sie das Paket nach Hause und kommen Sie morgen Punkt 9 damit in die Kirche. Ich empfehle mich.« »Was? Und meine Provision?« »Pardon, ich bin so vergesslich.« Er gab ihm seinen Rest. Der Hausierer ging. »Morgen um 9. Heute, mein Lieber.« In die Kirche. Hinter einer Säule sank er wieder auf die Knie und öffnete betend für den Fall, dass jemand während seiner Beschäftigung eintrat, das Paket. Es waren Bücher. Der letzte Zweifel schwand. Man hatte ihn hintergangen. »Das richtige Paket war woanders.« Er packte die Bücher ein, versteckte sie unter einer Bank und machte sich auf die Suche. Betend schlich er durch die Kirche hin und her, und betend sah er unter jede Bank. Während dieser Zeit betrat selten ein Mensch die Kirche. Er horchte scharf auf ungewohnte Laute und blieb auf der Stelle stehen, wenn er einen vernahm. Eine Betschwester hielt ihn 20 Minuten auf. Er fürchtete, sie könnte das heilige Geheimnis vor ihm aufdecken, und beobachtete sie beharrlich. Solange sie blieb, wagte er nicht einmal, sich zu setzen. Am frühen Nachmittag, er hatte keine Ahnung mehr, wie lange er suchte, stolperte er im Zickzack von links zur dritten Bankreihe rechts und von rechts zur dritten Bankreihe links. Dies war die letzte Reihenfolge, die er sich ausgedacht hatte. Gegen Abend sank er irgendwo zu Boden und schlief todmüde ein. Zwar hatte er sein Ziel erreicht, doch noch bevor die 14 Tage um waren, als am selben Abend die Kirche gesperrt werden sollte, rüttelte ihn der Kirchendiener wach und warf ihn hinaus. Das wirkliche Paket vergaß er. Die Blendung von Elias Canetti. Sechster Teil. Kopflose Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler. Samuel Finzi als Peter Kien. Gottfried Breitfuß als Fischerle. Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3. Brigitte Krenn als Fischerin. Gerald Wotterwer als Hausierer. Toni Slama als Kanalräumer. Hanno Pöschl als Blinder. Und Stefano Bernardin als Student. Ton und Technik Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition Klaus Bulert. Regieassistenz Andrea Immler. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.